Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, es schlafen die Menschen in ihren Betten. Träumen sich manches, was sie nicht haben, tun sich in Guten und Argen erlaben. Und morgen früh ist alles zerflossen. Haben ihr Teil genossen und hoffen, was sie noch übrig ließen, doch wieder zu finden, doch wieder zu finden auf ihren Kissen. Nur fort, ihr wachen Hunde, lass mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen, was will ich unter den Schläfern so? Was will ich unter den Schleier?